Wir haben als Wächter des Höllenfeuers nur Engel eingesetzt, und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, und damit diejenigen, die Glauben an Glauben zunehmen, und damit diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, und auch die Gläubigen nicht zweifeln, und damit diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, und auch die Ungläubigen sagen, was will denn Allah damit als Gleichnis? So lässt Allah in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Herrn Bescheid, außer ihm. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen.